Tipp drin, Paper drum, Zippy. Dreh's um, Sticky, Digga, Haze und gib ihm. Hab Freude und Spaß, aber die Leute kommen nicht klar. Auf der Straße bei den Chabos bin ich heute schon ein Star. Ich bin Haze, in erster Linie Spaß an der Sache. Tränengas in der Flasche, kein Hardcore-Kanacke. Ich behaupte nicht, ich sei was okay. Ich weiß, was so geht. Ich bin Deutschraps, Bypass-OP. Alleine kleine Scheine, doch ich schreibe meine Zeilen über Einfallslosigkeit und hab die meisten hier beleidigt. Ihr seid peinlich, Digga, ich scheiß auf euch schaffen. Wenn ihr schlau wärt, würdet ihr diesen Scheiß gar nicht machen. Mit 200 Sachen heizen zum Puffen. Pures in den Taschen, Homes, die Jugos lassen's krachen. Machen Fax ein bisschen kaputt von dem Jage. Guck doch bei Facebook, die Hood nennt mich Haze. Komm ruhig raus, ich tu dir nichts. Versteck dich nicht, ich such. Der Policeman, nie dovoljno pismen. Zato neću bit iskren. Ich hör sie reden, ich bring's net. Link, denn ich seh keine Diss-Tracks. Diss der Pitchke, ich blick's net, homie. Willst du in die Champions League? Ich scheiß auf Rap-Verlierer, ich hör Heavy Metal lieber. Und ein paar Techno-Lieder. Du brauchst dir keine Faxen schieben, homie. Halt die Fresse und versteck dein Messer wieder. Ace macht lila, alleine für die Kunst. Reime aus dem Untergrund, wir bleiben unter uns. Reichen eine Lunte rum, keinerlei Vernunft. Aber wenigstens vergess ich all die Scheiße um mich rum. Ich schreibe mich gesund, auch die Alten waren mal jung. Du bist schlau, aber deine Entscheidungen sind dumm. Werd ich oder werd ich nicht, nur sterben hier ist Pflicht. Doch bevor es soweit ist, kriegst du die Amics ins Gesicht. Komm ruhig raus, ich tu dir nichts.